unseren Vorstellungen entsprechend leben können, hieß es unter anderem in der Debatte. Slowenien wurde recht unsanft aus seinen alljugoslawischen und seit dem vorigen Jahrhundert währenden panslawistischen Traum gerissen, seit die Teilrepublik Serbien zu bestimmen versucht, was Jugoslawien ist und der serbische Präsident Slobodan Milosevic den Führungsanspruch Serbiens in Partei und Staat unzweideutig angemeldet hat. Die von Serbien ausgegangene Forderung nach Abänderung der Verfassung von 1974, durch welche es sich zurückgesetzt und den souveränen Rechten beschnitten wähnte, hat die jugoslawische Föderation in ihre tiefste Krise gestürzt. Im Osten dokumentiert sie sich in der überwiegend von Albanern besiedelten Provinz Kosovo in bürgerkriegsähnlichen Zuständen, im Westen, in Slowenien, in steigender Furcht vor einer Intervention der Serben. Eine solche würden wir als Okkupation ansehen, warnte der stellvertretende Parlamentspräsident Slowenien, Cyril Slovac. Schon das Königreich Jugoslawien war an der unmäßigen Politik des serbischen Königshauses Karadjordje zerbrochen, da das Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben nur 5 Jahre nach seinem Entstehen im Jahre 1923 in Jugoslawien umbenannte und Slowenien zu einer Provinz mit einem serbischen Gouverneur degradierte. Kein Wunder, dass für dieses Jugoslawien 1941 niemand kämpfen wollte und es im Balkanblitzkrieg sank und klanglos zerfiel. Die von Tito unter sozialistischen Vorzeichen im Partisanenkrieg verlustreich erkämpfte Wiedervereinigung scheint ihn nur wenige Jahre zu überdauern. Alarm löste der Prozess gegen 4 Slowenen vor dem jugoslawischen Militärgericht wegen angeblichen Geheimnisverrates im Sommer vorigen Jahres aus, in welchem sie sich in der Teilrepublik Slowenien nicht in ihrer Muttersprache verteidigen durften. Abgesehen davon, dass es sich bei dem angeblichen Verrat um die Aufdeckung von Plänen der Generalität zu einem Militärputsch in Slowenien handelte, die nie widerlegt wurden, hat das kleine slowenische Volk die serbokroatisch geführte Verhandlung als tiefe Demütigung empfunden. Während Serbien immer ungeduldiger auf Zentralismus und Unitarismus drängt, und mit der Gleichschaltung der autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo ein Exempel statuiert hat, sich Slowenien für mehr bürgerliche Freiheiten, Pluralismus, Marktwirtschaft und Gleichberechtigung aller Teile in der Föderation. Slowenien bekennt sich auch zu Europa. Mit den Gründungen von Bünden wie dem Bauernbund, dem Bund der Sozialdemokraten, der Christdemokraten und zuletzt auch der Grünen hat die pluralistische Entwicklung die herrschende KP in Slowenien bereits recht überholt und zur Reaktion gezwungen. Nachdem bei einer von der Universität Laibach durchgeführten Meinungsumfrage die erdrückende Mehrheit der Enquetierten der Führung Sloweniens Nachgiebigkeit gegenüber Belgrad und Serbien vorgehalten hat, musste der bis dahin um einen Ausgleich mit Serbien bemühte Parteichef der KP Sloweniens, Milan Kučan, die Flucht nach vorne antreten, damit Slowenien, wie er unter Anspielung auf das Blutbad in Peking wörtlich sagte, nicht auch auf einem Platz des himmlischen Friedens ende. Die neuen Märtyrer werden diese Erhebung, diese Revolution beschleunigen. Es kommentierte Winfried Scharlau. Rumänien, meine Damen und Herren, lässt den eisernen Vorhang zu seinem sozialistischen Nachbarn Ungarn herunter. An der rund 440 Kilometer langen Landesgrenze, so melden die ungarischen Behörden, werden hohe Stacheldrahtzäune errichtet. Sozialistische Bruderstaaten waren die beiden Länder nie so recht, aber besonders in den letzten Jahren hat sich das Verhältnis drastisch verschlechtert. Seitdem Ungarn seine Reformpläne mehr und mehr verwirklicht, sich dem Westen öffnet und damit so gar keine Gesprächsbasis mehr zur harten kommunistischen Linie des Diktators Ceausescu finden kann. Imre Boschgai, ungarischer Staatsminister und Mitglied des Politbüros, nannte das Regime in Rumänien gar einen Störfall der Zivilisation. Tausende rumänischer Staatsbürger ungarischer Abstammung sind mittlerweile über die bisher offene Grenze nach Ungarn geflüchtet. Diskriminierung und wirtschaftliche Not sind die Gründe. Jetzt sollen sie mit Stacheldraht aufgehalten werden. Eine Grenzbefestigung, die zwischen Ungarn und Österreich gerade gefallen ist. Eberhard Büssim berichtet. Der eiserne Vorhang. 40 Jahre lang teilte er West- und Osteuropa. Im Mai drehten wir diese Bilder fürs Archiv. An der ungarisch-österreichischen Grenze hatten die ungarischen Grenzsoldaten nämlich angefangen, den eisernen Vorhang abzubauen. Seitdem wird jeden Tag 1 bis 2 Kilometer Drahtverhau abgewrackt. Ein Witzbold unter den Journalisten fragte damals, ob man den sorgfältig abgebauten Zaun nicht an die Rumänen verkaufen könnte. um den Flüchtlingsstrom aus Rumänien nach Ungarn zu unterbinden. Damals lachte man. Heute kommt die Meldung des ungarischen Grenzkommandos, die Rumänen haben einen Stacheldrahtzaun gebaut. Auf der rumänischen Seite der Grenze zu Ungarn. Unsere Aufnahmen von Anfang März zeigen ein freies Feld mit einem jeden Tag frisch geeggten Ackerstreifen. Sonst versperrte hier nichts den Weg der Flüchtlinge, die seit Ende 1987 Rumänien verließen und im Krankenrevier der ungarischen Grenzwache ihren ersten Unterschlupf fanden. Eigentlich müssten sie nach den bestehenden Verträgen wieder zurück nach Rumänien geschickt werden. Doch die Ungarn erkennen sie seit einem halben Jahr als politische Flüchtlinge an. Die brutale Assimilierungspolitik der rumänischen Regierung und natürlich auch die katastrophale Wirtschaftslage trieben die Menschen meist ungarischer Herkunft immer häufiger über die Grenze. Auf 30.000 schätzt man ihre Zahl. Die ungarischen Grenzwachen kontrollieren wie immer die Grenze. Sie werden aber weniger Flüchtlinge aufgreifen, denn die 440 Kilometer lange Grenze zu Rumänien soll, so die heutigen Informationen des ungarischen Grenzkommandos, schon zu 90% mit einem 2,50 Meter hohen Grenzzaun aus Stacheldraht abgesperrt sein. Rumänien ist das erste Land, das den eisernen Vorhang vor einem sozialistischen Nachbarvolk herunterlässt. Die eigene Bevölkerung wie in einem Lager bewacht. Über die Bedeutung dieser klaren Abgrenzung Rumäniens zu seinem sozialistischen Nachbarn möchte ich nun einige Fragen an Ute Gabani richten. Frau Gabani, guten Abend. Guten Abend. Sie sind tätig am Südostinstitut in München. Sie waren erst vor kurzem wieder in Ungarn. Frau Gabani, warum geht Ceausescu so weit, dass er Wachtürme und Stacheldraht aufziehen lässt? Ich meine, wenn diese Berichte wirklich zutreffen, dann würde man die Errichtung der Grenzanlagen zwischen Rumänien und Ungarn als eine traurige, aber logische Konsequenz einer Politik betrachten können, die Rumänien, die rumänische Führung besser gesagt, in den letzten rund 10 Jahren betrieben hat. Es war eine Politik der Isolierung und der Selbstisolierung in Ost und West. Es ist eine Politik der Abgrenzung, Albanisierung kann man heute schon nicht mehr sagen, dazu sind die Vorgänge in Albanien schon wieder in Bewegung gekommen. Aber ich meine, zu einer Zeit, als Ost und West sich anzunähern beginnen, zu einer Zeit, da auch im Osten selbst, im RGW, im Warschauer Pakt, Strukturen, die jahrzehntelang fest waren, möglicherweise auch anders gestaltet werden können, da grenzt Rumänien sich ab und speziell vom Nachbarn Ungarn, wo nicht nur die Minderheitenfrage Spannung schafft, sondern wo eben auch die Reformentwicklung in Ungarn, die Demokratisierung und die Entwicklung in Rumänien, die in der entgegengesetzten Richtung verläuft, in immer größerem Umfang die beiden Nachbarn entzweit. Ich möchte da gerade mal einhaken. Das Stichwort entzweien, wie weit kann das noch gehen? Kann das gar bis zum totalen Abbruch führen? Denn die Töne zwischen beiden Staaten sind ja erheblich härter geworden, vor allen Dingen von rumänischer Seite in letzter Zeit. Aber auch Imre Poschkai sagt ganz deutlich, was er von Ceausescu hält. Und Ceausescu gibt es in gleicher Münze zurück. Wie weit kann das noch gehen oder ist das nun schon der Tiefpunkt? Nun, ich hege schwere Befürchtungen. Mir macht es Angst, was ich von beiden Seiten höre. Und ich fürchte, dass sich sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, Stichwort RGW, als auch im Warschauer Pakt, der übrigens in Bukarest Anfang Juli tagen wird, auf höchster Ebene noch einiges bewegen könnte, was diese Spannungen verschärfen könnte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie diese Spannungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgebaut werden könnten, zumindest von außen. Ich fürchte, auch die Sowjetunion hat da wenig Handhaben. Es müsste wirklich Einsicht von beiden Seiten, aber vor allem auch eine Änderung in der rumänischen Politik herbeigeführt werden. Und diese Änderung kann natürlich nur von der rumänischen Führung selbst kommen. Mal abgesehen von Rumänien und Ungarn, bedeutet dieser Schritt denn nun auch ein weiteres Auseinanderrücken der Reformerländer, wenn man es so sagen kann, und der Vertreter der harten Linie im Ostblock insgesamt? Ja, ich würde sagen, es haben sich schon zwei Lager voneinander abgegrenzt. Wobei Rumänien mit der DDR und mit der Tschechoslowakei wohl eher auf einer Linie liegt und Ungarn, Polen und die Sowjetunion sich wiederum in einer anderen Richtung bewegen. Es hat übrigens auch seitens der ungarischen Führung schon einen Hinweis darauf gegeben, dass das Minderheitenproblem zwischen den beiden Staaten eigentlich nicht der primäre Spannungsgrund ist, sondern dass der primäre Grund eben die, ich glaube, Gyula Horn hat es einmal formuliert, die unterschiedlichen Auffassungen vom Sozialismus sind. Und die Begründungen, die die beiden Staaten für ihre Politik, ihre jeweilige Politik bringen, die sind eben nicht ohne diese drastische Abgrenzung voneinander möglich. Frau Galvani, herzlichen Dank und guten Abend nach München. Abend. Nach vielen Stunden der Angst, der Ungewissheit, des Wartens sind Sie nun wieder in der Bundesrepublik. Die Passagiere der Maxim Gorki trafen heute Morgen auf den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg ein. Die Hinrichtungen in China auch heute weiter. In Peking wurden 7 Teilnehmer der Demonstrationen für demokratische Freiheiten durch Genickschuss exekutiert. Der von der SED eingeschlagene Kurs erneut als richtig und wegweisend dargestellt. Mehrfach wurden westliche Länder wegen angeblicher Einmischungsversuche in das sozialistische Lager attackiert. Kritik in die eigenen Reihen hinein wurde lediglich im Hinblick auf Ungarn ausdrücklich geäußert. Zu den Vorgängen in China erneuerte die SED ihre Version von der Niederschlagung eines konterrevolutionären Putsches. Einmal mehr wurde außerdem klargestellt, dass an einen Abbau der Berliner Mauer vorläufig nicht zu denken sei. Die Reformbestrebungen in verschiedenen sozialistischen Ländern sah das SED-Politbüro vorrangig unter dem Blickwinkel vermeintlicher Beeinflussungsversuche aus dem Westen. Unter der Fahne der Erneuerung des Sozialismus seien Kräfte am Werk, welche die Beseitigung des Sozialismus anstrebten. In diesem Zusammenhang erklärte das Politbüro, erfüllt uns die Entwicklung in Ungarn mit großer Sorge. Wer aber durch Attacken gegen den Sozialismus die Realitäten in Europa in Frage stelle, gefährde letztlich die Wende von der Konfrontation zur Entspannung in den internationalen Beziehungen. Dessen sollten sich, so heißt es weiter in dem Bericht, gerade jene Politiker im Westen bewusst sein, die in jüngster Zeit keinen öffentlichen Auftritt vergehen ließen, ohne die Mauer anzugreifen. Aus einem Abriss des Bauwerks, das die DDR doch vor wirtschaftlicher Ausplünderung, dem Eindringen von Verbrechern und dem Drogenhandel schütze, wird natürlich nichts, so heißt es wörtlich. Mit einem Seitenhieb wurde die Bundestagsrede von Erhard Eppler zum 17. Juni bedacht. Dazu sei die Klarstellung nötig, führte das Politbüro aus, dass es der Abrüstungs- und Sicherheitspolitik nur zum Schaden gereichen könne, wenn man alte Thesen vom Zurückrollen des Sozialismus aus der Zeit des Kalten Krieges lediglich in neuer Verpackung anbiete. Eine pauschale Zurückweisung gab es für Mahnungen zur Einhaltung der Menschenrechte in der DDR. Die, wie es hieß, massiven Kampagnen und Einmischungsversuche unter diesem Vorwand zielten lediglich auf eine Vergiftung der Atmosphäre und eine Konfrontation ab. Die DDR könne bei der Verwirklichung der Menschenrechte auf bedeutende Leistungen in allen Bereichen verweisen. Wie wenig die SED-Führung an Veränderungen auch in der DDR denkt, wird aus einer Passage zu den Kommunalwahlen deutlich. Ohne auf die auch von den Kirchenführungen geäußerten Zweifel am korrekten Ablauf einzugehen, wird das Wahlergebnis als überzeugendes Vertrauensvotum der Bürger für die Politik der Partei dargestellt. Und es heißt dann, offenkundig mit Blick auch auf manche sozialistischen Nachbarn, weiter, die Wahlen hätten bestätigt, wie sehr der Sozialismus zur Angelegenheit des ganzen Volkes werde, wenn seine Gesetzmäßigkeiten beachtet und entsprechend den nationalen Bedingungen angewendet würden. Es sei dokumentiert worden, dass sich die DDR politisch stabil und ökonomisch erfolgreich entwickelt habe. Aus dem üblichen Rahmen eines Politbüroberichts fiel zum Schluss allerdings eine Passage, die sich speziell mit der Situation im Bezirk Dresden befasste. Eine Arbeitsgruppe des ZK habe dazu einen Bericht zur Unterstützung der örtlichen SED-Organisation vorgelegt. Die Unterstützung, die von der Zentrale offenbar für nötig erachtet wird, soll sich auf die ideologische Arbeit sowie auf den Kampf gegen bürgerliche und feindliche Auffassungen erstrecken. Ob dahinter eine deutliche Abgrenzung gegen reformerische Ansätze, wie sie dem Dresdner SED-Bezirkschef Hans Modrow seit längerem nachgesagt werden, zu sehen ist, lässt sich noch nicht verlässlich abschätzen. Nach knapp 4 Wochen wird morgen in Paris die KSZE-Menschenrechtskonferenz zu Ende gehen. Heute wurde eine erste Schlusserklärung verfasst, in der wenig überraschend unterschiedliche Akzente von Ost und West gesetzt wurden. Gerhard Irmler berichtet. Empörung und Bestürzung sind Gemütszustände, die Konferenzdiplomaten normalerweise nicht zum Ausdruck bringen. Umso mehr erstaunt es, dass zahlreiche westliche Delegierte Rumänien und Bulgarien auf dieser Pariser Menschenrechtskonferenz heute noch einmal mit aller Schärfe und Deutlichkeit angriffen. Der deutsche Delegationsleiter Graf zu Ranzenau prangerte in diesem Zusammenhang den jetzt begonnenen Bau eines Stacheldrahtzaunes an der ungarisch-rumänischen Grenze an und forderte von den Rumänen die sofortige Einstellung der Arbeiten. Andere westliche Delegierte nahmen sich Bulgarien vor und beklagten die Unterdrückung nationaler Minderheiten und politischer Oppositioneller. Neben der Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Rumänien und Bulgarien beherrschte auch die Lage der Menschen in der Tschechoslowakei und in der DDR die dreiwöchige Konferenz über die menschliche Dimension im Rahmen des KSZE-Prozesses weitgehend. In der heutigen Abschlusserklärung der westdeutschen Delegation blieb die DDR jedoch völlig ausgespart. Botschafter Graf zu Ranzenau sprach von den tiefgreifenden Veränderungen der Ost-West-Beziehungen zum Besseren, in denen Kooperation zunehmend an die Stelle von Konfrontation trete und neue Gemeinsamkeiten erschlossen würden. Zu Ranzenau spielte damit auf die politischen Veränderungen in der Sowjetunion, in Polen und in Ungarn an, Länder, deren ernsthaftes Bemühen in Fragen der Menschenrechte in Gesprächen am Rande der Konferenz stets anerkannt wurde. Der DDR-Vertreter dagegen, Botschafter Peter Steglich, warnte in seiner Erwiderung davor, die KSZE als ein Mittel der Konfrontation einzusetzen. Das Bild dieser KSZE-Menschenrechtskonferenz, sagte der DDR-Botschafter, sei noch recht widersprüchlich und weise ebenso helle wie dunkle Farbstellen auf. Ohne auf die Forderung einiger westlicher Staaten wie Großbritannien oder Kanada nach einem Abbau der Mauer einzugehen, verwies der DDR-Delegierte auf die Verwirklichung von sozialen Rechten in der DDR und nannte in erster Linie dabei das Recht auf Arbeit, das in der DDR verwirklicht sei. Damit wurde erneut die Konferenztaktik der DDR deutlich. Um von Mauer, Stacheldraht, mangelnder Freizügigkeit und ihren politischen Gefangenen abzulenken, verwiesen die DDR-Diplomaten bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Ausländerhass und Berufsverbote, die die Bundesrepublik angeblich kennzeichneten. Das Verhalten der DDR steht damit in offenem Gegensatz zu dem der sowjetischen Delegation, die durch ihre Offensive des Lächelns und mit ihren konstruktiven Vorschlägen die westlichen Teilnehmerstaaten in Paris beeindruckte. Die Konferenz über die menschliche Dimension im KSZE-Prozess, so ihr offizieller Titel, geht morgen zu Ende, ohne dass ein gemeinsames Schlussdokument wohl noch zustande kommen wird. Die nächste Menschenrechtskonferenz findet im nächsten Jahr in Kopenhagen und 1991 in Moskau statt. Die Zahl der Ausreiseanträge aus den Reihen der türkischen Minderheit in Bulgarien nimmt täglich zu. Die Türken, die rund 10% der bulgarischen Bevölkerung stellen, sehen sich einem gesteigerten Anpassungsdruck ausgesetzt, begleitet von blutigen Unruhen in verschiedenen Städten des Landes. Die Verstimmungen zwischen Sofia und Ankara in dieser Frage gerieten inzwischen zu scharfen verbalen Auseinandersetzungen. Die Türkei wirft Bulgarien die Deportation der Minderheit vor. Bulgarien kritisiert, die Türkei missbrauche den Exodus der Minderheit zu Propagandazwecken, obwohl diese Ausreisewelle allein ein Zeichen von erfolgten Reiseerleichterungen sei. Georg von Hübinette hatte Gelegenheit, mit dem türkischen Ministerpräsidenten Özal über dieses Problem zu sprechen. Hier sein Bericht. Seit Anfang Mai dieses Jahres sind bereits über 50.000 Angehörige der türkischen Minderheit aus Bulgarien ohne Hausrat und nur mit Handgepäck ausgewiesen worden. Der türkische Ministerpräsident Özal fürchtet, dass Bulgarien es darauf angelegt habe, eine Kraftprobe zu inszenieren. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk sagte Özal heute, wahrscheinlich werde Bulgarien weitere 50.000 oder gar 100.000 Türken aus Bulgarien kurzfristig ausweisen, damit wir vor den ökonomischen Folgen dieser Deportation kapitulieren und diese Flüchtlinge nicht aufnehmen bzw. sie zurückschicken. Dies werde nie geschehen, erklärte Özal, aber er fügte noch hinzu, ohne internationale Hilfe sei die Türkei dennoch machtlos, die Bulgaren mit ihren Ausweisungen aufzuhalten. Der türkische Außenminister gab zu, dass sein Land in bilateralen türkisch-bulgarischen Beziehungen gegenüber Bulgarien nicht viel ausrichten könne. International sei die Sache dagegen günstiger. Bis auf Zypern, Griechenland, Frankreich und Italien, die noch abseits stünden, hätten sich alle westlichen Länder in die internationale diplomatische Türkei-Hilfeaktion bereits eingeschaltet, allen voran die traditionellen Beschützer der Menschenrechte, Schweden, Norwegen und Holland. Am Samstag und Sonntag werden in Istanbul zusammen mit der türkischen Bevölkerung internationale Menschenrechtsgruppen gegen die Ausweisung der Türken aus Bulgarien protestieren. Wahrscheinlich wird auch der Generalsekretär der UNO dabei sein. Die politische Lage in Polen ist nach den von der Opposition hart erkämpften Wahlen nicht leichter geworden. Seit 2 Tagen sind die Parlamentswahlen endgültig abgeschlossen. Die polnische Vereinigte Arbeiterpartei, das ist damit amtlich, schnitt schlecht ab. Die Solidarität dagegen konnte die ihr vorbehaltenen Sitze im Sejm sofort gewinnen. Die Regierung ist also auf die Unterstützung der Opposition angewiesen. Diese aber hat einen Wählerwillen zu berücksichtigen, der PVAP eben keine guten Noten gegeben hat. Heute ging die Spitze der unabhängigen Gewerkschaft vor die Presse. Thomas Urban war dabei. Im Durchschnitt hatte jeder von ihnen bei den Wahlen 70% der Stimmen bekommen. Doch nach einer Siegesfeier sah das erste Treffen der frisch gewählten Sejm-Abgeordneten und Senatoren der Solidarität überhaupt nicht aus. Mit den wichtigsten Beratern der Solidarität debattierten sie unter der Leitung von Lech Wałęsa über das weitere Vorgehen oder anders ausgedrückt, sie bemühten sich, die ersten Risse zu kitten und eine Spaltung der Bewegung zu verhindern, bevor überhaupt das Parlament erstmal zusammengetreten ist. Denn wie bei der Vereinigten Arbeiterpartei, so hat es auch bei der Solidarität in den letzten Tagen heftige Auseinandersetzungen gegeben. Der Grund dafür ist in der Doppelkonstruktion unter dem Namen Solidarität zu suchen. Zunächst ist dies die 1980 gegründete Gewerkschaft, die mit der Verhängung des Kriegsrechts Ende 1981 verboten wurde und nach mehr als 7 Jahren der Illegalität Anfang Mai, also vor 8 Wochen, wieder zugelassen wurde. Doch firmiert unter dem Namen auch das Bürgerkomitee, eine vor 2 Jahren erstmal zusammengetretene Gruppe von Wissenschaftlern, Aktivisten der damals verbotenen Gewerkschaft, unter ihnen Wałęsa, und mehreren prominenten Künstlern, darunter der Filmregisseur Andrzej Wajda und der Schriftsteller Andrzej Sipiorski. Im Dezember des vergangenen Jahres gab sich das Bürgerkomitee ein Statut, in dem es sich selbst als demokratische Opposition bezeichnete und wählte einen Vorsitzenden, Lech Wałęsa. Das Bürgerkomitee Solidarität war Verhandlungspartner der Regierung bei den Gesprächen am Runden Tisch von Anfang Februar bis Anfang April. Bei den Verhandlungen aber waren bereits die Widersprüche innerhalb der Solidarität deutlich geworden, als es um die Wirtschaftsreformen ging. Den Professoren auf der Oppositionsseite, die alle Verfechter einer Marktwirtschaft sind, war es klar, dass die Sanierung der Wirtschaft nur unter Opfern zu erreichen ist. Andersherum ausgedrückt, in den nächsten Jahren würde der Lebensstandard weiter sinken. Dieser Einsicht aber wollten sich manche Aktivisten der Arbeiterbewegung nicht anschließen. Sie wollen den Besitzstand der Arbeiter halten. Eine Klärung dieses Konflikts wurde im Grunde auch heute nicht versucht. Wałęsa beschwor nur die Anwesenden zur Einigkeit. Entsprechend vage fiel die Resolution aus, die nach stundenlangen Debatten verabschiedet wurde. Darin heißt es, wichtigstes politisches Ziel bleibe der Aufbau einer starken Arbeitnehmerorganisation. Gleichzeitig aber werde alles getan, um die regionale und lokale Selbstverwaltung zu erreichen. Die zahlreichen Bürgerkomitees, die sich auf Orts- und Bezirksebene spontan während des Wahlkampfes gebildet haben, sollen straffer organisiert werden, damit sie auch erfolgreich in Kommunalwahlen gehen können. Diese Passage kann sehr wohl bedeuten, dass es eines Tages offiziell eine Partei namens Solidarität in Polen geben wird. Die nächste Grundsatzdiskussion steht unmittelbar bevor. Soll die Solidarität einen eigenen Kandidaten für die Präsidentenwahl aufstellen? Der Präsident wird gemeinsam von Sejm und Senat gewählt. Nominell hat die jetzige Regierungskoalition dort die Mehrheit. Doch gilt als sicher, dass einige Vertreter der kleinen Koalitionspartner, der Demokratischen Partei und der Vereinigten Bauernpartei, nicht für Wojciech Jaruzelski stimmen wollen. Dies könnte bedeuten, dass es eine Mehrheit für einen Kandidaten Wałęsa geben würde. Dieser aber weist beharrlich jegliche Spekulation zurück. Am deutschen Wesen soll zwar nicht mehr die Welt genesen, aber der deutsche Sozialismus hat eine unverkennbare Neigung, den erhobenen Zeigefinger einer Monstranz gleich vor sich herzutragen und, etwa die Ungarn, vor der Sünde gegen den marxistisch-leninistischen Geist zu warnen. Und wie das mit Orthodoxien gemeinhin so ist, man wird auch rigide nach innen, und so gab es im Umfeld des Plenums des Zentralkomitees der SED für Dresden Schelte aus Berlin. Hans-Jürgen Fink erklärt das. Ohne kaderpolitische Beschlüsse ist das 8. Plenum des SED-Zentralkomitees am frühen Nachmittag zu Ende gegangen. Die schwere Rüge, die das Politbüro der Parteibezirksleitung in Dresden erteilt hat, blieb ohne erkennbare personelle Konsequenzen. Schon im April war bekannt geworden, dass eine Abordnung der SED-Zentrale in Ost-Berlin in die sächsische Elbmetropole gekommen war, um nach dem Rechten zu schauen. Bezirkschef Hans Modrow, der nicht dem Politbüro angehört und zu den Reformkommunisten in der SED gezählt wird, hatte die Inspektion von höchster Stelle offenbar selbst provoziert. Auf der vorangegangenen Tagung des Zentralkomitees hatte er in ungewohnter Offenheit über die Probleme gesprochen, mit denen die führende Partei in der DDR konfrontiert ist, und dies gewiss nicht nur im sächsischen Raum. Manche Genossen, so hatte Modrow vor dem 7. Plenum im vergangenen Dezember gesagt, hätten Schwierigkeiten mit der politischen Standfestigkeit. Sie hätten zahlreiche Fragen, ohne darauf gleich die richtigen Antworten und Argumente bereit zu haben. Er zeichnete ein ungeschminktes Bild von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in seinem Bezirk, indem er die ungenutzten Computerkapazitäten, die unzureichende Serienfertigung von Spitzenerzeugnissen, die mangelnde Leistungsmotivation und die sozial ungerechte Verteilung im Zusammenhang mit der staatlichen Subventionspolitik kritisierte. Offen würde nach der Haltung der SED zu den jüngsten Entwicklungen in der Sowjetunion gefragt, hatte Modrow damals erklärt, und diesen Fragen dürfe nicht ausgewichen werden. Dieser Versuch des Dresdner Parteichefs, die Dinge offen beim Namen zu nennen, hatte in der Ostberliner Zentrale offenbar die Alarmglocken in Gang und die Politinspekteure dort in Bewegung gesetzt. Sie sahen sich in dem Verdacht bestätigt, dass in der liberalen Elbmetropole, die mit Recht stolz ist auf ihr Flair von Kunst und Kultur, für Ordnung gesorgt werden müsse im Sinne der Roten Preußen in Ostberlin. Die Abordnung des Zentralkomitees hat offenkundig die Gelegenheit genutzt, die unbotmäßigen Sachsen zur Ordnung zu rufen. Sie hat den Dresdner Genossen demonstriert, so heißt es im Bericht des Politbüros, wie die ideologische Offensivkraft der Partei gestärkt, der Kampf gegen bürgerliche und feindliche Auffassungen geführt werden müssten und wie das Niveau und das Tempo in Industrie und Bauwesen erhöht werden könnten. Die gesamte Leitung des Bezirkes wurde zur Verantwortung gezogen. Das Politbüro, so scheint es, war am Ende zufrieden mit der Kontrollaktion an der Elbe. Alle Bezirksleitungen, so heißt es in seinem Bericht, hätten die nötigen Schlussfolgerungen gezogen, was im Klartext heißt, überall in der DDR hat man die ideologische Lektion verstanden, die den Reformern in Sachsen erteilt worden ist. In einer Zeit, da im sozialistischen Umfeld der DDR Offenheit und Demokratie geprobt werden, ist für die SED, wie es im Politbürobericht heißt, Klassenwachsamkeit geboten. Dürfe man die Gegner des Sozialismus, so formulierte es der Parteichef des Bezirkes Suhl in der Südwestecke der DDR, keinen Augenblick aus dem Auge verlieren, dürfe man angesichts der anmaßenden Einmischungsversuche, namentlich der bundesdeutschen Massenmedien, keinerlei Freiräume für antisozialistische Aktivitäten oder bürgerliches Gedankengut geben. Mit dieser Dresdner Aktion hat die Ostberliner Parteiführung der SED ein Exempel zu statuieren versucht, das alle Ansätze in der Partei selbst zu größerer Offenheit und Reformen zu ersticken versucht. So klar wie selten zuvor ist dabei jedoch auch der Riss deutlich geworden, der die unterschiedlichen Strömungen in der SED trennt. Modrow und seine Freunde in der SED befanden sich jetzt auf der Anklagebank. Aber dass sie ihre Position nicht verloren, zeigt auch, dass sie demnächst durchaus eine Alternative zu der jetzt noch herrschenden Honecker-Mannschaft darstellen könnten. Auch in Budapest tagt heute ein Zentralkomitee. Dort geht es spannend zu, denn wie in Moskau das konkurrierende Duo Gorbatschow-Jelzin das Spannungsfeld zwischen Sturm und Drang einerseits und der Erkenntnis, dass auch Reformpolitik das Bohren dicker Bretter bedeutet, andererseits symbolisiert, was in Moskau naturnotwendig nur zugunsten Gorbatschows entschieden werden kann, der Gestalt zeigt sich auch in Budapest der Wettstreit zwischen Károly Gross und Imre Poschkoi. Die ZK-Sitzung verfolgt Gábor Kiszely, den ich nun am Telefon begrüßen kann. Was weiß man bis zur Stunde? Ja, die Auseinandersetzung zwischen dem Reformflügel von Imre Poschkoi und seinen Gegnern scheint auf der heutigen Sitzung des ZK in eine entscheidende Phase getreten zu sein. In teilweise leidenschaftlichen und heftigen Reden wird da über das Referat von Generalsekretär Károly Gross debattiert. Den Schwerpunkt bildet die Zerfallserscheinung in der Partei, die von der Mehrheit der Wortmeldungen, bisher gibt es insgesamt 20, dem Parteichef und seinen Anhängern zugeschrieben wird. Selbst gemäßigte Reformpolitiker wie ZK-Mitglied und Parlamentspräsident Matyás Szürös haben schon vor der Sitzung kein Geheimnis daraus gemacht, dass eine Führungspersönlichkeit, die nicht konsequent genug ist, die sich stets widerspricht und damit dem Ansehen der Partei schadet, daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen müsse. Hinzu kommt auch noch die Unterstützung von der Basis. Mehrere städtische Parteiorganisationen haben in den vergangenen Tagen den Rücktritt von Károly Gross verlangt, der, wie es heißt, seine historische Mission erfüllt habe und nicht mehr in der Lage sei, die Partei...